تعب التي يعني تجعل الإنسان يخاف في ذلك الأمر. والذي غسل الموتى يعرف هذا الكلام تماما ويعيه ماذا أقصد، أو أن يرى في جسده، بالنسبة للجسد، أن يرى في الجسد ما يكره أن يطلع عليه غيره. فهذا أيضا مثلا يرى فيه مثلا بقعة، أو يرى فيه سوادا في مكان، أو يرى فيه مرضا معينا، أو يرى، فما يشير لهذا ولا يتكلم. فلذلك بارك الله فيكم، قبل الذي يغسل الميت أو يساعد في غسل الميت يجب أن ينصح على أنهم يكفوا ما يرون من السوء، أما من الخير لا بأس، يعني إذا رأى خيرا فلا بأس أن يحدث به، أما أن يرى مكروها في الميت سواء بجسدي أو كذا فما يحدث به أحدا. فذلك بارك الله فيكم، في الغسل، غسل الميت، ما يحضر كثير من الناس، إنما الذي يعلم عنه الصدق ويعلم عنه الكتمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه، كتم ما رآه، غفر الله له 40 مرة. ما معنى 40 مرة؟ يعني 40 مغفرة، 40 ذنبا، 40 غسلا، 40 سنة، ما نعرف بالضبط، بس 40 مرة الله يغفر له 40 مرة. ماذا يغفر له 40 مرة؟ هذا ما نعلمه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل 154. Und zwar die schweiget Licht über die körperlichen Unvollkommenheiten des Toten. Das heißt mit anderen Wörtern, es ist verboten oder man sollte das verschweigen, wenn man etwas sieht bei der Waschung, was nicht in Ordnung ist. Und zwar, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Abu Rafi' Aslam, ein Schutzbefohlener des Propheten sallallahu alaihi wasallam, berichtete: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer die Waschung des Toten durchführt und die Mängel, die er sieht, verheimlicht, dem wird Allah 40 Mal vergeben. Al-Hakim hat das als sahih nach der Bedingung oder nach der Regel von Muslim eingestuft. Und das Hadith ist in Ahkjanaz bei Sheikh al-Albani. Und das ist auch in As-Silsila al-Sahiha als sahih eingestuft. Es geht darum, barakallahu fikum, die Mängel, die man sieht, das sind körperlich und lagemäßig, die Lage der Person. Körperlich, zum Beispiel, die Person hat eine Krankheit, Behinderung oder zum Beispiel einen Fleck im Körper, am Haut. Die Person wollte in seinem Leben, dass keiner das sieht. Und nachdem die Person stirbt, dann sollte man auch davon nicht erzählen. Lagemäßig seine Lage, zum Beispiel, man sieht, sein Gesicht ist dunkel geworden, sein Körper riecht schlecht, es ist sehr schwer, die Person nicht schwer ist. Man merkt bestimmte Merkmale oder man sieht bestimmte, sage ich, Anzeichen, die darauf hindeuten, dass die Person schlecht abgeschnitten in diesem Leben. Da sollte man davon nicht erzählen. Und man ketama, wer das verheimlicht, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihm 40 Mal. Was bedeutet hier 40 Mal? Wir wissen nicht genau, was bedeutet hier 40 Mal. Es könnte sein, 40 Mal, das bedeutet 40 Verzeihungen oder ich mal für seine Sünden oder 40 Mal wie seine Waschung. Durch Tage, 40 Jahre, Allahu a'lam. Wir wissen, Allah verzeiht ihm 40 Mal. Was das genau hier bedeutet, kann man auch nicht genau erklären. Deshalb, wenn man jemanden beauftragt, eine verstorbene Person zu waschen, dann sollte man nicht jeden nehmen, erstens, zweitens, die Leute, die dabei sind, müssen verschweigen das, was sie gesehen haben. Wenn das schlecht ist. Gut ist kein Problem, sie können davon erzählen. Was gut ist. Zum Beispiel, die sehen, sagen, Subhanallah, diese Person, sein Gesicht hatte. Sein Körper war, als ob er gerade gestorben ist. Sein Geruch war. Aber die müssen auch aufpassen, nicht, dass sie übertreiben, weil wir neigen sowieso zur Übertreibung. Dass man viel erzählt und so weiter. Soll mal aufpassen. Barakallahu jazakumullah khairan. Idhan, man ghassala maytan kana alayhi ghafarallahu lahu 40 وهو صحيح على شرط مسلم. باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضفنه وكراهة اتباع النساء للجنائز. بارك الله فيكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، من شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القان؟ قال: مثل الجبلين. متفق عليه. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ومعناه: ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات. الجنازة اسم للميت، والجنازة اسم النعش. الجنازة يعني نقول جنازة، جنازة فلان يعني اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت. وطبعا أن تشيع المسلم هذا حق عليك، حق المسلم على المسلم إذا مات أن يشيعه. وإذا خرج معه في الجنازة فينبغي أن يكون متخشعا، مو والله يقعد يضحك ويمزح، متفكرا في مآله، لأنه كما أنه يتبع جنازة فلان يوما ما سيموت وسيتبع الناس جنازته. فذاك يفكر في أمره. من تبع الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها له قيراطان مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. تصور هذه الحسنات كلها. ومن رجع يعني فقط تبعها وما صلى عليها فله قيراط، صلى عليها فقط له قيراط، ما تبعها إلى القبر. إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتصديقا بوعده واحتسابا لثوابه. للأسف أغلب الناس يذهب اليوم إلى الجنازة مجاملة لأهل الميت، وهذا نراه سبحان الله. يعني القومية دخلت حتى في الموت. يعني لو مات مثلا هون عراقي، لو وجدت كل العراقيين، لو مات سوري السوريين، لو مات باكستاني الباكستانيين، بس لو مات مثلا رجل ما له بلد فما تجد أحد. وهذا مرة معنا فقير ولا من فقير، مرة معنا هذا ورأيناه. في مرة ما كان في جنازة أحد الناس إلا 5 أو 6، ولكن صارت المسألة محسوبيات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، انتبه، مسلم مو جنازة كافر، جنازة مسلم، إيمانا واحتسابا، إيمانا وتصديقا بالله وبوعده واحتسابا للأجر. أنه أنا إذا اتبعت الجنازة عندي قيراط، وإذا صليت عليها عندي قيراط. أما المرأة فلا يجوز لها أن تتبع الجنائز، وأما قولها أم عطية رضوان الله عليها ولم يعزم علينا، فنحن لا ندري من الذي لم يعزم عليهن. ولكن بارك الله فيكم، الصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام، لأن المرأة ليست مثل الرجال. وبعض الناس والعياذ بالله، بعض الناس يعني ينتظر الجنائز حتى والعياذ بالله يراقب النسوة، لأنه بعض النسوة في الجنائز ماذا تفعل؟ تبرد شعرها، تشيل حجابها، تقطع، ينظر إليها، نسأل الله السلامة. وبعضهم يستغل حزنها في هذا الوقت، فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Das Bestattungsgebet, die Teilnahme am Trauerzug und an der Beerdigung des Toten, die Teilnahme der Frauen am Trauerzug ist unerwünscht. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der dem Leichenzug bis zum Verrichten des Totengebetes folgt, bekommt von Allah eine Qirat als Belohnung. Und wer an der Beerdigung des Leichnams teilnimmt, bekommt zwei Qirat. Man fragte ihn, was sind zwei Qirat? Er sagte, Belohnung so viel wie zwei große Berge. Qirat ist eine Maßeinheit. Abu Huraira auch berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer dem leichten Zug eines Muslims und in der Hoffnung auf Belohnung folgt und bei ihm bis zum Verrichten des Totengebetes und der Beerdigung des Leichnams bleibt, der kehrt mit einer 2-Qirat-Belohnung heim. Jedes Qirat so groß wie der Berg von Uhud. Wer aber heimkehrt, bevor die Tote beerdigt wird, bekommt nur ein Qirat. Das auch bei Bukhari. Und Mu'atiyah, Allah alayha, berichtete, man hat uns davon abgehalten, dem Leichenzug zu folgen, doch nicht ausdrücklich verboten. Doch nicht ausdrücklich sozusagen verlangt hat. Das bei Bukhari Muslim. Das bedeutet, dass dies kein strenges Verbot ist, wie es im Übrigen verboten im Fall ist. Barakallahu fikum, sagt, das geht darum, wir wissen, ja, der Verstorbene, wenn jemand verstirbt, verstorben, der Verstorbene erstmal, Barakallahu fikum, wird von zu Hause zum Beispiel in die Moschee gebracht. Und dann von Moschee zu Friedhof. Hier wird er gewaschen. Irgendwo hier wird gewaschen. Waschung. Und danach irgendwo hier wird gebetet. Das Gebet. Leichnamgebet. Und dann wird er getragen zu Friedhof. Diese beiden Aktionen tragen von Janaza oder an Trauerzug mit teilzunehmen und dann an Gebet. Übrigens, Trauerzug ist nicht richtig, ja? Aber so sagt auf Deutsch. Aber wir haben keinen Trauerzug, wie es das machen die Kuffar. Trauerzug und Gebet. Für Trauerzug-Mitmachung gibt es ein Qirat. Qirat, der Prophet sallam, sagte, das ist ein großer Berg. Wie Uhud. Und wer das Gebet mitmacht, dann bekommt auch ein Qirat. Ein Qirat dafür, ein Qirat dafür. Wer eins davon macht, dann bekommt nur eins. Wer beide macht, dann zwei. Und das ist der Lohn, dass man mitmacht. Das ist der Lohn, dass man mitmacht bei Janaza. Subhanallah. Es gibt eine Überlieferung, Barakallahu fikum, dass ein Sahabi gesagt hat, und das war Ibn Umar Allah Ali oder Ibn Mas'ud, weiß ich jetzt nicht genau, oder Jaber. Ein Sahabi hat erzählt, dass der Prophet das gesagt hat. Er hat gesagt, was ich gehört habe, ist, dass man betet und nicht bis Leichnam, sage ich jetzt, Beerdigung macht. Der sagt, doch, der Prophet sallam sagte auch, wer dabei ist. Er sagte, wer weiß das? Am besten schicken wir jemanden zu Aisha radhiyallahu anha. Und er war in Besorgnis, der Sahabi. Und der hat gewartet und der hat seine Hände die ganze Zeit zugemacht und der war besorgt. Dann kam der Botscha oder derjenige, der bei Aisha war, der sagt, doch, der Prophet hat das gesagt. Der sagt, wie viele Qirate haben wir verloren? Schaut mal, sie haben nur gesucht nach Ajr. Und deshalb sagt hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Imanen. Ja? Er sagt, Imanen. Wahtisada. Das wird aus Glauben und Hoffnung auf Lohn. Glauben, was ist Glauben hier? Dass das Pflicht ist für einen Muslim und dass man dafür belohnt wird. Und Hoffnung auf Lohn. Passt auf jetzt. Da wird wer Trauerzug mitmacht und Leichnambettgebet mitmacht, aus diesem Grund. Nicht, weil man Kompliment machen will. Weil die Familie, ja, was werden sie sagen, wenn ich nicht zu Leichnam zugehe? Und schaut mal, wir erleben das heutzutage. Der Prophet sallam sagte, ein Zeichen vor dem letzten Tag ist Taslimul Khassa. Was ist Taslimul Khassa? Das heißt, du gehst zu einer Person, es gibt fünf Personen, und du kommst, du grüßt nur einen von ihnen, der lässt die anderen vier. Weil du die anderen vier nicht kennst. Deshalb du nimmst nur eine Person. Und der Prophet sagte uns hier in diesem Hadith, derjenige, der Janaza folgt, aus Iman und Hoffnung auf Lohn. Nicht aufs Kompliment. Aber schaut mal heutzutage und merkt das bitte. Und für Zukunft speichert das, was ich euch sage. Wenn ein Marokkaner stirbt, dann kommen alle Marokkaner. Wenn ein Syrer stirbt, die Syrer. Wenn Iraker, Iraker. Aber die Iraker kommen nicht unbedingt, wenn ein Marokkaner stirbt. Oder Marokkaner kommen nicht, wenn ein Syrer stirbt. Subhanallah. Auch beim Tod haben wir Nationalismus. Und Komplimente. Was werden die Familie sagen, wenn ich nicht da reinkomme? Aber das ist die Wahrheit. Ja. Deshalb der Prophet sagte, nicht aus Nationalgründen, nicht aus Komplimenten, nicht aus Interessengründen, sondern Imanan wahtisaba. Imanan, also man glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala, man wird diesen Lohn bekommen, wenn man das macht, weil das Pflicht ist, dass du deinen Bruder trägst, wenn er gestorben ist und dass du Leichnam Gebet mitverrichtest oder mitmachst. Deshalb, barakallahu fikum, das ist ein großer, gewaltiger Lohn. Überleg dir 5 Minuten und eine halbe Stunde mal. Begräbnis, sag mal eine Stunde. Für eine Stunde bekommst du so viel Lohn wie 2 Berge. Berg von Uhud. Berg von Uhud ist nicht, was man zeigt in diesem Film Botschaft. Eh? Das kleine Uhud ist sehr groß. Man bekommt so viel Lohn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Was ist mit den Frauen? Barakallahu fikum, die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten bezüglich Befolgen von Janaza für Frauen. Einige sagen, es ist total verboten und sie haben recht. Andere sagen, laut dieser Überlieferung von Ummu Atiyya, die hat gesagt, man hat uns verboten, aber nicht ein klares Verbot. Und nicht klar könnte unerwünscht sein, also das könnte makruh sein. Barakallahu fikum, das ist verboten. Warum? Weil die Frauen, die sind anders als Männer. Okay, es gibt manche Frauen, ausnahmsweise, die sind stärker. Aber allgemein, die Frau, die verliert schneller die Nerven und sie wird eventuell weinen oder sie wird eventuell schreien und so weiter. Es gibt leider in manchen Ländern, dass einige Leute, die machen sich das, sage ich jetzt, das ist Hobby. Die warten auf Trauerzüge, wenn die Frauen da kommen, weil einige Frauen, die machen ihr Hijab weg oder die machen ihre Bekleidung, die zerreißen ihre Bekleidung und die gucken die Frauen dann an. Möge Allah uns bewahren. Sind Fussaq und das kennt man. Und das alles, Barakallahu fikum, was gesagt wird, ist natürlich, damit wir die Religion richtig praktizieren. Meine, was soll eine Frau machen auf Trauerzug? Kann zu Hause bleiben erstmal. Oder später kann sie Gräber besuchen, obwohl auch das natürlich, Barakallahu fikum, umstritten ist zwischen den Gelehrten. Zwar einige Gelehrten sagen, die Frauen dürfen überhaupt nicht Gräber besuchen. Andere sagen, die dürfen die Gräber besuchen, aber nicht regelmäßig, nicht als sozusagen als Gewohnheit machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Babu istihbabi takthir al-musallin ala al-janaza wa ja'li sufufihim thalatha fa akthar. يعني تجعل الصفوف أكثر من ثلاثة، تكثر الصفوف. إحنا مرات نعملها، نقول لهم كثروا الصفوف، أو ما يعني ما بيعرفوا شو الطبخة، مساكين. قل له اعمل أكثر صفوف، هو ما بيعرف. عن عائشة رضي الله عليها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا واحد إلا شفعهم الله فيه. وعن مرثد ابن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود الترمذي وقال حسن ولكنه ضعيف. ولكن يا أخوة، نعم، تكثير الصفوف من السنة على الجنازة، وكلما كانت الصفوف أكثر كلما شفع فيه. يعني هذا أرجى للشفاعة، أن يكونوا 100 أمة، أن يكونوا 40 رجلا. ولكن انتبه، يعني لا يشركون بالله شيئا، يعني هم من أهل التوحيد، من أهل الإيمان. فالمؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم شهداء الله في الأرض. أتت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم أتت جنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: أما الجنازة التي أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما التي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. أنتم شهداء الله على الأرض أو في الأرض. فذاك أهل الإيمان إذا شهدوا للإنسان بالإيمان هذا أرجى للشفاعة. وليس المقصود أن يكون في ناس كثير ولكن كانوا من أهل الفسق. هلا في مغنيين ماتوا طلع لهم ملايين، وفي رؤساء ماتوا طلع لهم الرؤساء وكذا وهذه الأمور. لكن هل هذا المقصود؟ لا، المقصود هو أهل الإيمان الذين في الجنازة، وليس المقصود الكثرة من أهل الفسق. انتبه لهذا يا رعاك الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هند زكسن فيسك. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل الصفوف 3 وأكثر. In vielen Zweit ist das Verrichten des Totengebetes durch viele Teilnehmer in 3 Reihen oder mehr hinter dem Imam. Und zwar Aisha radhiyallahu anha berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Es gibt keinen guten Verstorbenen, für welchen eine Gemeinde von 100 guten Muslimen das Totengebet verrichtet und Allah um Vergebung für ihn bittet, deren Fürbitte nicht erhört werden würde. Das war Muslim. Und Ibn Abbas berichtete: Ich hörte den Gesandten Allah sagen, es gibt keinen guten muslimischen Toten, für den 40 Muslime, die Allah keinen Teilhaber an seiner Gottheit beigesehen haben, das wird kein Schirk begehen, das Totengebet verrichten, ohne dass Allah ihre Fürbitte erhören würde. Das wird Fürbitte Schafa. مرثد ابن عبد الله اليزني بريكتتي مالك ابن هبيرة فليكت با فريكتن دستوتن جبيتس مت جيرينجا انزال دان ويزندن ديسي ان دراي رين زو تايلن und vermerkte, der gesamte Allah hat gesagt, wer es in drei Reihen verrichtet, hat die Pflicht erfüllt. Das ist, diese Überlieferung ist schwach, aber die Bedeutung ist richtig. Die Bedeutung ist richtig. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Und je mehr Leute bei Janaza sind, umso ist besser für den Verstorbenen. Aber natürlich, wenn sie gute Muslime sind, wenn sie Allah fürchten, hier, das steht im Hadith, la yushrikuna billahi shay'a. Sie begehen kein Schirk, sie sind von Ahl al-Iman, sie sind von Ahl al-Tawhid und nicht irgendwas. Weil einige Leute denken, wenn mehr, auch wenn sie Fussaq sind oder wenn sie Kuffar dabei sind, dann denken sie, das ist gut. Schau mal, so viele Leute. Es gibt doch Sänger oder Tänzerinnen, dann kommen so viele Fans. Aber das ist nicht der Fall. Deshalb, barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Das geht darum hier, wenn viele Leute vier Sprachen leisten wollen für eine Person am letzten Tag, dann wird das, indem sie Bittgebet machen, wenn sie, barakallahu fikum, jazakum Allah khairan, für die Person, wenn sie für die Person, sage ich jetzt, Leichnam, Gebet mitbeten und Bittgebete verrichten, indem sie Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung, Vergebung für diese Person bitten. Und mit diesen vielen Reihen, das ist gut, weil wenn die vielen oder viele Leute dabei sind, überlegen die ja 100 Leute und die machen Bittgebet für einen. Vielleicht einer wird erhört. Dann leistet er für Sprache für den Verstorbenen. Allah ta'ala a'lam. Wa a'lam. Ich denke, wir stoppen hier. Das nächste Mal reden wir Babu ma yaqra fi salat al-janaza. Was sagt man im Leichnamgebet? Die Bittgebete und sowas. Er hat hier ein paar Bittgebete erklärt und erzählt. Dann sollte man die, barakallahu fikum, natürlich lernen. Und sowieso, der sagt, wie man betet. Das heißt, erstmal Fatiha, dann Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dann macht er Bittgebet für den Verstorbenen und dann der vierte macht Bittgebet für sich selber und für die anderen. Das sind Barakallahu fikum. Da gibt es viele Bittgebete, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Und er sagte, wenn ihr Leichnam Bittgebet für eine Person mitmacht, dann sollt ihr Ikhlas haben bei إذا سنقف هنا بإذن تعالى بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا المرة القادمة سنتكلم ما يقرأ في صلاة الجنازة يعني مثلا التكبيرة الأولى الفاتحة التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية التكبيرة الثالثة الدعاء هنا المؤلف أتى بدعاء بأدعية المؤلف أتى بأدعية حتى يعني يعلم الناس ماذا يدعون والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له بالدعاء يعني الواحد فأخلصوا له بالدعاء الواحد يدعو له مخلصا لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل حبت فاقم بديشان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللي عنده سؤال يتفضل